Stadion. Der Tag ist da, das Spiel geht los. Eintracht Frankfurt, du bist ganz groß. Gibst meinem Leben einen Sinn. Drum geh ich immer wieder hin. Weißer Adler, flieg. Bring unsere Eintracht den Sieg. Schwarz und weiß. Schlecht geredet, tot gesagt. Nur der Gewinn, der alles wahrt. Wirst für immer Spitze sein.